Kundgabe 5978. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.06.1954. Rechte Unterweisung. Rechter Wille. Liebegebot. Mein Gebot der Liebe ist das Erste und Wichtigste. Es ist aber nur ein Hinweis auf das, was ihr tun sollet, denn ihr seid frei und also nicht gezwungen, dieses mein Gebot zu erfüllen. Alles müsstet ihr freiwillig tun, so es von Wert sein soll für eure Seele. Und ebenso sind auch alle schlechten Taten euch zur Sünde anzurechnen, wenn ihr sie freiwillig ausführet, denn immer wird nur euer Wille gewertet. Euer Wille und die Einstellung eures Herzens ist das allein Entscheidende. Und darum muss euer Denken vorerst geschult werden. Ihr müsstet unterwiesen werden so, dass sich das rechte Wollen daraus ergibt. Es kann nun durch falsche Unterweisung der Wille in die Irre geleitet werden. Es kann aber auch der Wille bewusst sich gegen die bessere Erkenntnis verhalten. Und letzteres ist Sünde. Denn rechte Unterweisungen zielen immer auf die Liebe hinaus und ein Handeln gegen die Liebe ist Sünde. Und auch der irregeleitete Mensch hat in sich einen stillen Mahner und Warner, der seinem Willen dennoch die rechte Richtung weiset, die wieder meinem Liebegebot entspricht. Darum kann auch er nicht freigesprochen werden von dem Vergehen wider die Liebe, von der Sünde, so wie er sich selbst gegen den stillen Mahner in sich auflehnet, so wie er ihm nicht Gehör schenkt. Denn der Wille kann in jedem Menschen recht oder falsch gerichtet sein, ansonsten er nicht frei wäre. Und immer ist das Liebegebot der Maßstab für die Richtung des Willens. Das heißt, die Erfüllung dessen ist auch die rechte Entscheidung des Willens, weil die Liebe allein ein Leben in göttlicher Ordnung zeitigt. Und darum kann kein Mensch ohne Liebe selig werden, weshalb ich also dieses Gebot als erstes und wichtigstes bezeichne, das all euer Handeln und Denken bestimmen sollte, so es euch ernst wäre, um die Erlangung der ewigen Seligkeit. Nichts anderes kann euch den gleichen Erfolg eintragen, durch nichts anderes könnet ihr die Liebe ersetzen. Und ob ihr euch erschöpft in Handlungen jeglicher Art, die immer nur Symbol bleiben für das, was ich fordere, die Liebe zu mir und zum Nächsten. Alle Symbole sind zwecklos, wenn sie nicht von tiefster, uneigennütziger Liebe begleitet sind. Und alle Symbole werden als zwecklos erkannt, wenn die Liebe im Herzen des Menschen verankert ist. Darum lehrte ich auf Erden immer nur die Liebe. Darum lebte ich den Menschen ein Leben in Liebe vor. Darum gab ich ihnen ein Beispiel für einen rechten Erdenlebenswandel. Ich war sanftmütig, friedfertig, überaus geduldig, voller Demut, voller Barmherzigkeit, langmütig und gerecht. Ich übte die Liebe und bewies den Menschen auch den Erfolg, auf dass sie streben sollten nach Gleichem, auf dass sie mir nachfolgen sollten, um ein herrliches Ziel zu erreichen, das ewige Leben in Licht und Kraft und Herrlichkeit. Und darum soll auf Erden immer nur die Liebe gepredigt werden. Es soll meine Liebelehre mit Eifer verkündet werden, weil sie allein der Weg ist zur Höhe. Weil, wer in der Liebe wandelt, auch mein rechter Nachfolger ist und weil nur die Liebe euch erlöset und euch frei macht von Sünde und Tod. Amen.